herzlich willkommen zur 58. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Wir schreiben das Jahr 2019, genauer gesagt der 11. Juli 2019 und es ist momentan 19.03 Uhr und im Norden sitzt der liebe Jörn. Moin, im Süden wie immer die Dotti. Servus, du weißt, warum ich das so genau sage, nicht, dass hinterher wieder irgendwelche Kommentare kommen, die uns wieder überholen, das wäre ja oberpeinlich. Ja gut, aber so genau 19.03 Uhr? Weiß ich nicht, ob wir es so genau nehmen müssen. Naja, gut, ich wollte eigentlich noch das Zeitkontinuum, wie nennt sich das? Das Orts-, Raumzeitkontinuum errechnen, aber dazu bin ich heute nicht mehr fähig, ehrlich gesagt. Ich hatte so einen miesen Tag und ich hoffe, du tust mich da heute ein wenig auflockern und aufmuntern. Und am besten, du erzählst mir jetzt, dass bei euch oben die Sonne scheint. Ach, ich würde ja so gerne. Wir haben heute den ganzen Tag Grau und Niesel. Oh. Es ist, also für Juli ist das ja nicht so cool. Vor allem natürlich, und das ist ja ungefähr das, habe ich glaube ich auch vor 4 Wochen gesagt, vor allem nicht, wenn man den Juli vor einem Jahr noch im Kopf hat. Denn da hatten wir hier gefühlte 800 Grad. Vor allen Dingen hier im Haus. Das war ja ganz aufregend. Hier im Haus war es viel, viel heißer, als es dieses Jahr an den ganzen heißen Tagen war, weil wir ja ein neues Dach bekommen haben. Und wir hatten ja 14 Tage lang hier, war ja hier Cabrio, da war ja komplett abgedeckt und da stand nur das Gebälk und das hat sich halt super aufgeheizt. Wir wussten überhaupt gar nicht, wie wir die Hitze rauskriegen sollten. Und als es dieses Jahr warm war, die 2 Tage, ne, schleswig-holsteinischer Sommer, ist immer ein schöner Dienstagnachmittag, da war es hier angenehm kühl in dem Haus. Das war total spannend. Okay. Ich überlege mir jetzt gerade, wie so ein abgedecktes Haus aussieht und ob da vielleicht irgendwie eine schwarze Dachpappe oder eine schwarze Folie noch drüber gelegt wurde, damit sie es nochmal so richtig schön aufheizt. Nee, ich kann dir ein Foto zeigen. Man konnte von unserer Dachbodentür den blauen Himmel sehen und dazwischen konnte man, also ich stelle es gerne in die Shownotes, da sieht man ja sonst weiter nichts drauf, außer halt eben den Blick durch unsere Dachbodentreppe in den blauen Himmel, davor Dachbalken. Aha, okay, und das hat so aufgeheizt. Naja, also es war halt keine, also die hier Dachziegel waren weg und die Dämmung war weg und dann kommt halt die ganze Hitze ins Haus rein. Und die Dachbodentür war ja auch nicht abgeschlossen, da hatte sie leichtes Spiel. Ja. Oh. Naja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass durch die Luftzirkulation da vielleicht sogar ein bisschen Wind reingeht und ein bisschen kühler wird. Nee, offensichtlich nicht. Erzähl mal, wie das Wetter an der Kieler Woche war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich war abgelenkt. Also es war windig auf jeden Fall. Oh ja, und ich hatte an dem einen Tag hatte ich extra meinen Sonnenhut mitgenommen, weil es 2 Tage vorher immer so unglaublich warm war, gerade auch in Kiel. Und ich mir immer den Schädel verbrannt habe und dachte so, wenn ich nur einen Hut hätte. Und ich habe ja so einen coolen Hut, den habe ich dann mitgenommen, als ich am dritten Tag in Kiel war. Und dann war es kalt und windig und ich hatte ständig Angst, dass mir das Ding wegfliegt. Das wollte ich jetzt zwar nicht hören, aber es war trotzdem sehr interessant. Nein, weil ihr nämlich immer erzählt, dass nur alle 7 Jahre auf der Kieler Woche schönes Wetter ist. Und ich möchte festhalten, dass 2016 schönes Wetter war, als wir nämlich im Norden oben Urlaub gemacht haben. Und 2019 schönes Wetter auf der Kieler Woche war, als wir nämlich wiederum Urlaub im Norden gemacht haben. Ja, aber ja nicht durchgängig. Es hat ja dann auch, es war ja windig und regnerisch und so weiter. Ja, und so gut. Fort. Ja, an dem Abend auf jeden Fall. Das habe ich deutlich gespürt. Das stimmt allerdings. Gut, jetzt wollen wir die ganze Sache auch noch für unsere Hörer aufklären. Ich, die liebe Dotti, hat nämlich in Norddeutschland Urlaub gemacht und da haben wir die Gelegenheit natürlich wieder dazu genutzt, dass wir uns getroffen haben und wir haben uns auf der Kieler Woche getroffen. Ganz geheim und konspirativ. Genau, ja, weil das natürlich für uns Allgäuer ein Highlight ist. Gerade der internationale Markt, der hat es mir ja sehr, sehr angetan. Das mag ich ja wahnsinnig gerne. Und da haben wir natürlich gesagt, einen Tag fahren wir von Plön aus, wo wir unsere Unterkunft hatten, nach Kiel rein. Und wir haben uns mit dir verabredet. Und du bist abends um, lass mich lügen, 18 plus wie viel angekommen? Ja, 20 nach 6. Also ich hatte irgendwie so 15 Minuten insgesamt Verspätung. Nee, eine Stunde 15. Richtig, wir mussten es verschieben wegen Dings. Und dann kam auch noch der Zug zu spät, mit dem ich dann endgültig gefahren bin. Richtig. Genau. Und vor allem der Zug, das war ja eine spannende Geschichte. Da hast du uns ja alle paar Minuten geschrieben, weswegen jetzt wieder irgendwas schief geht. Ja, das ist dann ja immer, wie es ist. Also normalerweise gerade auf der Strecke Husum-Kiel, der Zug fährt wirklich sehr, sehr pünktlich und sehr, sehr zuverlässig. Also im Vergleich zu meiner sonstigen Pendelstrecke zwischen Heide und Husum, da, wo alle Nase lang irgendwas passiert, also das ist wirklich ein Trauerspiel, ist das Ding halt wirklich ein Ausbund von Zuverlässigkeit. Und ausgerechnet an dem Tag, wo ich dann mal wirklich verabredet bin, was vorhabe, da dauert es erst mit der Arbeit länger. Und dann nehme ich den nächsten Zug und dann ist dann irgendwie, weiß ich nicht, was hatten wir denn alles? Irgendeine Schranke, die nicht geschlossen werden konnte? Oder was? Ja, ein kaputter Bahnübergang und dann mussten sie da in Schrittgeschwindigkeit drüber fahren und dann war irgendeine Stellwerkstörung oder sonst irgendwas und ein entgegenkommender Zug und es ist dann halt auch, ja, an vielen Stellen ist die Strecke eingleisig. Das heißt, dann stehst du in einem Bahnhof, wo zwei Gleise sind, davor und dahinter gibt's aber nur eins. Und dann konnten wir nicht rausfahren, weil der Zug, der uns entgegenkommt und den wir eigentlich im Bahnhof treffen sollten, das war halt blöd, weil dann, der war noch auf der Strecke und da mussten wir jetzt erst drauf warten. Mhm. Super nervig. Und dann stehst du irgendwie 300 Meter vom Bahnsteig und dann ist irgendein Signal auf Rot, weil da auch noch wieder irgendein Gleis besetzt ist. Mhm. Himmel. Ja, das war lustig. Naja, ging so. Noch lustiger war es allerdings, dass wir alle auf schönes Wetter und heiße Temperaturen eingestellt waren. Und dann hat es genau um 18 Uhr umgeschlagen und es wurde bitterlich kalt. Ich habe gefroren wie, gruselig. Es war so widerlich. Und wir hatten tagsüber noch, sind wir da über die Kieler Woche, wie gesagt, gebummelt und wir hatten Hitze. Wir haben einen Schattenplatz nach dem anderen angesteuert, damit wir ja irgendwie aus dieser heißen Sonne rauskommen. Es war windstill. Es war wirklich wunderbar, das Wetter. Und abends ab 18 Uhr, wir standen da vor dem Bahnhof, haben auf dich gewartet. Und da ist es umgeschwenkt. Es ist, Wolken sind gekommen. Es hat einen Wind gehabt plötzlich, ein eisiger Wind. Und ich habe so bitterlich gefroren. Ja, aber auch gar nicht wenig Wind. Also es war auch wirklich, da hat sich schon ganz gut was bewegt. So. Also das war nicht angenehm, das stimmt. Deswegen ja auch das Problem mit deinem Hut. Ja, so war's. Ah ja, aber es war schön, dass wir uns mal wieder getroffen haben. Also das hat mich wirklich gefreut und ist immer wieder ein Erlebnis. Und so mal persönlich miteinander zu sprechen, ist ja dann auch super. Genau, richtig. Genau. Ja, das war gut. Und habt ihr es denn eigentlich, also ihr wolltet ja noch zum Ballon glühen abends, das habt ihr auch noch gemacht. Und habt ihr es auch zur Windjammer-Parade geschafft? Nee, da habe ich dir ja schon gesagt, dass das nicht so meins ist, weil das ist ungefähr so, als wenn du jetzt nach Süddeutschland kommst, zu uns in die Berge und ich würde dir den Namen jeden einzelnen Hügels beziehungsweise irgendeiner Bergspitze erzählen. Das ist der Hochgrat, das ist der Stuben, das ist der Steineberg, das ist der, das ist der, das ist der. Ich glaube, das würde dich auch nicht sonderlich interessieren. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich im Norden bin und sehe da irgendwelche Schiffe vorbeifahren, dann sehe ich vielleicht, dass das ein Zweimaster ist und das nächste ein Dreimaster, aber welche Geschichte dahinter steckt oder welches interessante Detail, das kriege ich ja so gar nicht mit und das würde ich mich wahrscheinlich auch nach 5, 6, 7, 8, vielleicht 9 Minuten langweilen und deswegen haben wir das nicht angeschaut. Aber da geht es doch auch gar nicht drum, sondern es ist doch einfach nur ein schönes Bild, es ist doch einfach nur schön zu sehen. Ja, die Berge sind auch schön zu sehen, aber naja. Nee, wir haben uns dann lieber dieses Nightclo wiedergegeben und hatten ja die Hoffnung, wobei ab 18 Uhr haben wir ja schon fast die Hoffnung verloren gehabt, dass auch die Ballons wieder aufgestellt werden. Das war ja letztes Mal, als wir dort waren, 2016 leider nicht der Fall. Also da hat man dann auch nur die Körbe aufgestellt und dieses Zünden, dieses... Den Brenner. Den Brenner, genau. Das hat man dann eben nur aus den Körben heraus gesehen mit einer großen Stichflamme, was ja auch sehr beeindruckend ist. Aber wir hätten es halt gerne mal gesehen mit dem aufgepusteten Ballon. Und das ist leider dieses Jahr auch wieder nicht ins Wasser, sondern in den Wind gefallen. Es war wieder zu böig und deswegen konnten sie leider die Ballons nicht aufstellen. Das war schade. Tja, ist leider so, ne? Ja, das Wetter. Und danach gibt es ja dann immer so ein sensationell cooles Feuerwerk. Da haben wir uns natürlich auch wieder drauf gefreut, weil das ist eins der schönsten, das ich jemals gesehen habe. Also da sage ich dann immer, das ist wie 4D, also das ist, oder HD heißt es ja heutzutage, oder? Wie heißt das? HD. Ja. Also so wahnsinnig klar und deutlich. Du siehst wirklich, wenn da Sterne hochgehen oder Sterne zerplatzen, dann siehst du wirklich diese fünf Ecken der Sterne. Es ist so ein sensationelles Feuerwerk. Es ist ein Traum. Das war dieses Jahr auch wieder. Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz genau. Entweder haben sie dieses Feuerwerk früher gestartet als sonst oder es war damals etwas spät, also etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas dunkler. Jedenfalls war es dieses Jahr ein bisschen zu hell für dieses Feuerwerk. Und wenn nicht die dunklen Gewitterwolken im Hintergrund gewesen wären, wäre es noch unspektakulärer gewesen. Also da waren wir gerade froh, dass es doch ein bisschen schlechteres Wetter hatte, weil bei klarem Himmel wäre es noch unspektakulärer gewesen, als es jetzt war. Und da waren wir schon froh drum. Ja, das ist natürlich ein Problem, im Sommer ein Feuerwerk zünden zu wollen. Es bleibt schon sehr lange hell bei uns. Das ist schon, schon heftig. Ja. Also ich habe geguckt, eine halbe Stunde länger bei euch, aber das kann dann eben 10:30, 10:45 sein. Und wann hat es angefangen? Das Nightglow hat, glaube ich, 10:30 angefangen und bis dann das Feuerwerk losging, so 11 rum. Aber wie gesagt, dieser Himmel, der hat immer noch hell geglimmt. Und von dem her, nee, ja, es war schön, aber es hätte noch ein Tick besser sein können. Und es waren massenweise Leute dort. Also 2016, das war echt überschaubar. Und dieses Jahr, wir hätten beinahe 2 Kilometer laufen müssen von dem ersten Stellplatz, also den ersten Parkplatz, den wir gefunden haben, hätten wir 2 Kilometer bis dorthin zu diesem Feld laufen müssen. Nur durch einen wirklichen Zufall haben wir noch eine Parklücke etwas näher gefunden. Aber es waren wirklich Himmel und Menschen dort und es war der absolute Wahnsinn. Na, und das ist halt das, was ich so krass finde daran, wie sehr sich das entwickelt hat. Als ich das letzte Mal oder die ersten Male beim Nightglow war, da war es dann auch noch nicht so, dass es jeden Abend ist, sondern gab es halt einen Termin und dann waren wir halt irgendwie, weiß ich nicht, 200 Leute oder so, die sich das angeguckt haben und dann aber auch da schon ein Riesenfeuerwerk, halt einmal und nicht fünfmal. Und das war also fast eine familiäre Atmosphäre. Da waren halt die Ballonfahrer und ihre Teams, die waren da und noch so ein paar Insider in Anführungszeichen, die das irgendwie mitbekommen haben, obwohl das natürlich ganz normal im Kieler Wocheprogramm schon immer drin stand. Also seitdem es das gibt, steht das auch ganz normal im Programm. Okay. Aber das hat sich erst über die Jahre entwickelt und dann war irgendwie 2 Jahre später hatten sie auf einmal eine Bühne da und dann war halt nicht nur eine Wurstbude da, sondern 10. Und dann wurde es halt auch stetig immer mehr mit den Menschen. Aber ich bin auch noch nie mit dem Auto dahin gefahren, weil ja, musst du ja auch nicht unbedingt, ja, gell? Ja, also aber, ja, damals habe ich ja noch in Kiel gewohnt, da war es deutlich einfacher. Ja. Ja gut, wir hatten dann halt in der Innenstadt geparkt und haben jetzt überlegt, ja, soll man mit dem Bus hochfahren, wäre aber auch Quatsch. Und dann haben wir es eben einfach mal versucht, aber dass es so schwierig werden würde, hätten wir dann auch nicht gedacht. Was natürlich an dem Tag auch noch war, dass auch ein Oldtimer-Corso nachmittags dort stattgefunden hatte. Und ich glaube, das hat auch sehr viele Leute dorthin gelockt und die sind dann vielleicht noch länger hocken geblieben oder haben da an den Würstchenbuden irgendwas gegessen und haben sich dann gedacht, dann bleiben wir auch noch ein bisschen länger, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so war. Ja, aber wenn es euch insgesamt auch trotz der Leute gefallen hat, dann ist ja alles in Ordnung. Klar, überhaupt auch wieder Kiel anzugucken, so ein bisschen durch die Straßen zu schlendern und unten am Wasser zu stehen. Und das hat schon viel Spaß gemacht, ja. Den einen oder anderen neuen Geocache gab es dann auch. Und dann sind wir da auch noch ein bisschen spazieren gegangen und haben die gesucht. Und ja, doch, war schon schön. War insgesamt ein sehr schöner Urlaub, überhaupt auch so in Plön. Das hat uns super gefallen. Es war das erste Mal, dass wir in die Gegend gekommen sind. Ich wollte schon immer mal nach Malente, weil mein Vater und meine Mutter immer sehr drüber geschwärmt haben. Sie haben dort einmal einen Urlaub verbracht und seitdem haben sie immer wieder erzählt, sie müssen unbedingt da mal wieder hin. Und dann habe ich gesagt, also wenn ihr ständig davon erzählt und schwärmt, dann muss ich das mir auch mal anschauen. Und dann habe ich mal so geguckt, wo man da so hinfahren kann. Und das ist ja alles voller Seen und wunderbarer Landschaft. Und dann habe ich vom Sönke, der ehemalige Camping-Caravan-Podcaster. Mein Vorgänger dort. Ja. Dein Vorgänger, genau, das ist das richtige Wort. Der hat mir dann einen Tipp gegeben von einem Campingplatz. Und den haben wir dann angesteuert. Und das war der Campingplatz Spitzenort. Und von dort aus haben wir dann unsere Tagesausflüge gemacht, wie gesagt, zur Kieler Woche. Und wir haben auch die Karl-May-Festspiele mal angeschaut. Karl-May-Spiele. Die Spiele, Festspiele, genau, sind in Elspe. Ah, okay. Da achten die ganz, ganz penibel drauf, also beide, okay, Veranstalter. Ah, okay, gut. Was ist der Unterschied zwischen Festspiel und Spiel? Das ist einfach der Name. Okay. Also die einen nennen sich Karl-May-Spiele und die anderen nennen sich Karl-May-Festspiele. Oh je. Und also ich weiß nicht, ob die auch inhaltlich was anders machen, aber die wollen natürlich dann auch nicht verwechselt werden. Mhm. Ich glaube, dass die sich, ich weiß nicht, wie grün die sich miteinander sind. Also gibt ja immer dann die Möglichkeit der Markenklage, wenn der eine Name dem anderen zu ähnlich ist und so. Ich glaube nicht, dass die das machen. Aber die achten schon drauf, dass man sie nicht verwechselt. Naja, aber ich glaube, dem Zuschauer ist das ziemlich Wumpe. Also dann sage ich mal, ja, okay, Bad Segeberg ist mir ein Begriff gewesen. Rathenau, gibt es in Rathenau noch? Mhm. In Dresden ist, glaube ich, noch so eins, aber in wie heißt das? Ich glaube Elspe oder so ähnlich. Elspe? In Rheinland-Pfalz, glaube ich. Ja, okay. Jetzt komme ich wieder ins Schwimmen. Okay. Okay, egal wie sie es nennen, also das ist mir relativ unbekannt, muss ich ehrlich sagen. In Bad Segeberg, da war ich schon mal als junges Mädchen mit meinem damaligen Freund, also der erste große Urlaub eigentlich. Und das hat mir damals so gut gefallen, allerdings hatten wir damals eine Abendvorstellung besucht. Und dieses Mal haben wir für die Abendvorstellung keine schönen Karten mehr gekriegt, also eigentlich nur in den obersten Reihen. Und da habe ich gesagt, nee, das ergibt keinen Sinn. Ein bisschen näher ran sollte man dort schon kommen, weil das ist schon eine sehr große Arena. Und dann haben wir eben Karten für den, Moment, lass mich lügen, am Samstag war Premiere, da war nachmittags und abends eine Vorstellung und am Sonntag war nur abends eine Vorstellung, genau. Und am Sonntagnachmittag waren wir dann dort. Da war das Flair so von dieser einbrechenden Dunkelheit leider nicht gegeben. Also das hätte mir schon wesentlich besser gefallen, wenn es so langsam dunkel wird und dann eben diese ganzen Effekte, wieder irgendwas explodiert und so, wenn da das Feuer hochsteigt, das ist natürlich im Dunkeln wesentlich schöner. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön und mein Herzallerliebster hatte sowas noch nicht gesehen und der war natürlich ganz begeistert. Das war dann sein absolutes Hoch an dem Tag. War schon gut, dass wir dorthin gefahren sind. Ja, das ist immer ein ganz großes Erlebnis, finde ich. Also ich war bisher auch zweimal da, mhm, und ich fand es jedes Mal wieder aufs Neue toll. Also natürlich sind, okay, da ja immer so ein paar Elemente, die sich wiederholen, ne? Also, mhm, dann reiten sie irgendwann durchs Publikum und irgendwann fliegt der Adler von der einen Ecke zur anderen. So, das ist natürlich immer das Gleiche, aber es gehört halt irgendwie auch dazu und das macht auch so ein bisschen den Charme des Ganzen aus. Und ich mag halt auch diese Arena einfach, das sieht einfach fantastisch aus, was man da alles sieht und wie sie auch die Gänge im Publikum mit einbeziehen, also das ist schon ganz stark. Ach, jetzt verstehe ich auch, warum man da mehrmals hingehen könnte, weil ich habe jetzt auch überlegt, würde ich nochmal hingehen? Ja, einerseits bin ich ja schon zum zweiten Mal dorthin gegangen, aber es lagen halt, keine Ahnung, 15 Jahre dazwischen oder so. Aber es ist ja auch jedes Jahr ein anderes Stück. Ach Gott, auf das Stück kommt es ja nicht an. Was ist denn da für eine Story dahinter? Also, ich bitte dich. Naja, Old Shatterhand und Winnetou, die reiten zusammen und ja, dann kommt der Böse, der ja, wahlweise Silber, Öl oder Sklaven braucht und die illegal vertickt und dann die Indianer vertreibt und sowas alles. Ja, du merkst es auch, oder? Nein, das ist was völlig anderes. Das ist wie mit Haifilm. Oh, ja, okay. Die sind auch nie gleich. Sehr geil. Ja, okay. Ich sag jetzt nichts. Ja, oh Gott. Aber es ist ein neuer Schauspieler da. Das war das Besondere. Das ist dann auch nochmal, was regelmäßig passiert, ja. Ja, dumm, wenn ich ihn bloß nicht kenne, gell? Das ist natürlich das Ding. Alexander Klavs. Ja, ist der neue keine Ahnung. Winnetou. Ja, ich musste lesen, wer das war und dann fiel es mir wieder ein. Aber ich muss ehrlich sagen, die ganzen Stars und Sternchen, die da jetzt gerade auftreten, das ist alles nicht mehr meine Zeit und meine Sache halt. Ja, aber wohnst du deswegen unterm Stein? Ich meine, also ja, die, oh, Entschuldigung. Ich habe schon das Gefühl, dass ich unterm Stein wohne, wenn ich das so sehe, ehrlich gesagt. Also die um mich herum, oh, da kommt sie und ich, wer? Na, das ist doch die von Model und keine Ahnung. Ja, gut, Das, also das muss man natürlich schon mögen, das ist richtig, aber mein Gott. Es waren halt nur Zeiten, als Pierre Price himself da drüber geritten ist und dann dieser Ostwinnetou, wie hieß er? Sosnjok? Ja, nee. Sosnjok? Hieß die Sosnjok? Nee. Miltitsch? Nee, wie hieß er denn? Doch, Igor Dingsbums. Igor? Nee, ich weiß es nicht. Warte mal. Winnetou, wie hieß denn der? Du kannst ruhig weitererzählen. Ich höre. Gojko Mitic. Gojko Mitic, habe ich doch gesagt, oh, Igor. Igor. Ja, ist ja knapp daneben, ist auch vorbei. Apropos knapp daneben, ist auch vorbei. Oh, jetzt kommt's. Ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ein Mann hat mit seinem Luftgewehr eine Drohne abgeschossen. Drohne, glaube ich, muss man nicht mehr erklären. Das Ding hat 40x40 Zentimeter, kostet ungefähr 1500 Euro. Und ein Mann hat mit einem Luftgewehr diese Drohne abgeschossen, weil sie angeblich seine Frau und seine Kinder bedroht bzw. geängstigt hat. Jetzt möchte man ja glauben, dass das nicht erlaubt ist, denn mit dem Luftgewehr mal einfach so um die Gegend schießen und dann auch noch auf eine Drohne, die offensichtlich nicht in seinem, ja, wie soll ich sagen, in seinem Sichtfeld war, also da muss irgendwie noch eine Hecke dazwischen gewesen sein, hat er einfach mal abgeschossen. Und er wurde jetzt freigesprochen. Er wurde nämlich angeklagt von der Staatsanwaltschaft, weil er Sachbeschädigung damit betrieben hätte, aber er wurde freigesprochen, denn das sei ein zumutbares Maß, um sich eben davor zu schützen. Und jetzt möchte ich gerne wissen, was du davon hältst. Mit Gewehren rumballern, ohne dass man die Drohne im Sichtfeld hat, finde ich einfach mal ein absolutes No-Go, egal was da gerade ankommt. Naja gut, also er muss sie ja irgendwie gesehen haben, denn sonst hätte er sie ja nicht treffen können. Der Drohnenpilot, der war nicht in Sicht. Steht in dem Artikel. Also, es ist ja, also das ist tatsächlich so eine bisschen schwierige Geschichte und ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Also, es ist, Drohnen finde ich total spannend, so vom Ding her. Und meine Frau sagte auch irgendwann so: Willst du nicht auch mal eine Drohne haben? Und die suchte irgendwie nach einem Geburtstagsgeschenk. Und ich sagte: Ja, eigentlich schon. Aber ich habe halt keinen Anwendungsfall dafür. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Weil du darfst die Dinger im Prinzip fast nirgendwo aufsteigen lassen, gewissermaßen. Weil, also, ne, es gibt so ganz viele Einschränkungen, die du beachten musst. So nicht über Wohngebieten, nicht über Naturschutzgebieten, nicht über Bundeswasserstraßen, nicht über Menschenmengen, nicht über fremde Grundstücke. Es sei denn, du hast eine Genehmigung. So, und das, dann hört es halt irgendwann auf. Und die Dinger haben natürlich auch immer eine Kamera und wir setzen die dienstlich ein. Das ist ein Riesenaufwand, wenn wir eine Aufstiegsgenehmigung beantragen für irgendwelche Aufnahmen. Es macht echt keinen Spaß. Aber deswegen weiß ich halt, die Bilder, die diese Drohnen machen, die sind gar nicht so schlecht. Also wir senden das. Und das, ja, die sind geil. Mhm. Ja, das sieht einfach super aus von der Qualität, von der Perspektive. Die so ein bisschen Bewegung noch mit reinbekommst, ist fantastisch. Aber ich kann auch jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat. Und gerade diese Familie scheint, da steht ja auch in dem Artikel, die haben sich halt ziemlich hohe Hecken um ihr Grundstück gepflanzt, damit da eben keiner reinguckt. Und dann liegst du im Garten, muss ja noch nicht mal nackt gewesen sein, aber halt einfach, du willst da deine Ruhe haben. Ja, und Privatsphäre und willst, einfach. Genau, willst für dich sein und dann fliegt da irgend so ein Arschloch mit seiner Drohne rüber. Mhm. Echt nicht. Also ich kann jeden Ärger verstehen und ich finde auch dieses Urteil nicht so schlimm. Echt? Naja gut, also es ist schon so ein bisschen knifflig, aber letztlich war es ja nur ein Luftgewehr. Also auch mit Luftgewehren kannst du ganz böse Sachen anstellen. Ja, das ist richtig, aber also um mit einem Luftgewehr jemanden zu verletzen, wenn du nach oben schießt, da gehört schon eine Menge dazu. Also natürlich soll man nicht auf Leute und Tiere und so weiter schießen, das ist vollkommen klar, aber um so eine Drohne zu treffen, finde ich es ja dann wieder ganz okay. Also da finde ich es ja fast schon beeindruckend, dass er das Ding so getroffen hat, dass die abgestürzt ist. Ja, aber andererseits, er wurde freigesprochen wegen, was war das, Sachbeschädigung. Für mich ist der der Punkt der Sachbeschädigung gegeben. Er hat ein Gegenstand, das ein Gegenstand, der 1500 Euro wert war, hat er kaputt gemacht und dafür sollte er bestraft werden. Dass dann wiederum der Drohnenflieger bestraft wird, dafür, dass er mit der Drohne über Privatgrundstücke geflogen ist, das würde ich auch einsehen und das würde ich auch richtig finden. Aber die Sachbeschädigung liegt doch trotzdem vor, egal ob er damit jetzt die Privatsphäre schützen wollte oder nicht. Oder das nicht? Ist richtig, ja. Also, aber das sehen die Richter offenbar anders. Ja, eben. Also ich weiß nicht, das ist ja, das spannend ist ja allein schon, dass das Ding von einem Strafgericht verhandelt worden ist. Denn eigentlich hätte ich jetzt gedacht, bei dem Thema Sachbeschädigung, du hast mein Dings kaputt gemacht, das ist ja schon mal erstmal eine Zivilsache. Mhm. Also das wäre eigentlich so eine Sache, da nimmt sich der eine einen Anwalt und der andere und dann sitzen die im Gerichtssaal und fetzen sich und werfen sich irgendwelche Spitzfindigkeiten an den Kopf und irgendwann gehst du dann nach Hause und hast dich in irgendeiner Form geeinigt. Oder es gibt ein Urteil. Aber dass der Staatsanwalt da mit ins Spiel kommt, das ist schon, finde ich, schon beeindruckend. Das hätte ich zumindest nicht erwartet. Vielleicht wegen dem Gewehr. Oder einfach wegen des Betrags, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht wegen dem Gewehr, weil eine Waffe ins Spiel geraten ist. Weil da ja auch, wie gesagt, es könnten Menschen zu Schaden kommen. Man spielt nicht mit der Waffe rum oder so, dass das eher sowas ist in dem Bereich. Ja, aber ein Luftgewehr, das ist, da brauchst du noch nicht mal eine Lizenz für. Musst du nicht? Also du musst im Schützenverein registriert sein, soviel ich weiß. Also ich musste mich damals einschreiben. Okay. Und ich habe eine Abnahme keine Ahnung machen von müssen. Sowas. Beim Schützenverein musste ich eine Abnahme machen, dass ich mit dem sachgemäß umgehen kann. Mhm. Aber frag mich nicht, ist schon ein bisschen länger her, vielleicht hat sich das inzwischen geändert, aber ich finde auch, ein Luftgewehr an sich ist wirklich eine Waffe. Also wir hatten hier mal einen sehr netten Nachbarn, der hat auf Katzen geschossen und das ist auch nicht lustig, also das geht auch mit Luftgewehr. Und das ist natürlich so eine Sache, da bin ich sofort dabei zu sagen, der muss verknackt werden zu mindestens einer Geldstrafe. Auch wenn das Gleiche ist, ist ja auch rechtlich Sachbeschädigung, wenn man ein Tier verletzt, ja. Aber das ist halt einfach ein anderer Schnack. So, das ist ja eben ein empfindungsfähiges Wesen. Eine Drohne nicht. Ja, okay. Ja. Bei dem Drohnenflug habe es sich nicht um eine kindlich unschuldige Freizeitbeschäftigung wie etwa Drachen steigen lassen oder Modellflugzeug fliegen gehandelt, sondern um eine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts durch eine kamerabestückte Drohne. Aber mit einem Modellflugzeug kannst du ja auch relativ großen Schaden anstellen, wenn da so ein 1,20 Meter Ding da angeflogen kommt und du damit irgendwie auf einen Menschen zielst, kannst du auch ziemlich was anstellen. Das stimmt. Aber so ein Ding hat halt keine Kamera unten dran und schwebt nicht minutenlang über deinem Garten. So, ich habe mal nachgeguckt unter bußgeldkatalog.net. Es handelt sich um eine erlaubnispflichtige Druckluftwaffe, sofern die Geschossenergie über 7,5 Joule liegt. Waffenbesitzkarte, Volljährigkeit, bla bla bla. Okay. Aber das ist jetzt natürlich schwer zu sagen. Ja, das weiß ich jetzt ob auch nicht. Ob das darauf zutrifft. Joule, die hat ja. Mhm. Aber 7,5 Joule ist jetzt nicht, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe das als Sachbeschädigung, wenn dann allerdings der andere dazu noch irgendwie verknackt wird, dass er das Persönlichkeitsrecht irgendwie, dann fände ich das auch fair, wenn der andere auch eine Strafe kriegen würde. Aber wie wehrst du dich in dem Moment? Da kommt so ein Ding angeflogen, du kannst ja nicht die Polizei rufen. A, kommt die gar nicht wegen so einer Lappalie? B, bis die kommt, ist das Ding wieder weg? Und C, wenn du dann sagst, du möchtest Anzeige erstatten, dann bist du noch selber der Deppe, weil es heißt, was fuchteln sie hier eigentlich mit der Waffe rum oder keine Ahnung, was weiß ich. Aber du hast ja gar keine Du solltest Handhabe. Dann nicht mehr die Waffe in der Hand halten, wenn die Polizei bei dir ankommt. Das wäre schon ziemlich dumm. Ja, okay. Also das ist ja auch noch so eine Frage, da kann man ja noch sich trefflich drüber fantasieren, wie die beiden dann doch am Ende zueinander gefunden haben. Ne? Also er sagt ja, der Drohnenpilot war außer Sicht und Hörweite. Und dann hat er die Drohne abgeschossen. Ja. Und dann muss ja trotzdem irgendwie Also entweder hat er dann das abgeschossene Ding in der Hand gehabt und hat gesagt, so, jetzt wollen wir mal gucken und ist damit zur Polizei getapert, oder es hat dann doch geklingelt an der Tür und jemand hat gefragt, wie kam es zu diesem Unfall? Warum haben Sie meine Drohne abgeschossen? Das so wird sein, denke ich mal, oder? Der ist doch dann auf die Suche gegangen und hat geguckt und ist erbost in den Garten gestürmt, hat gesagt, was machen Sie mit meiner Drohne? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Das wird noch eskaliert sein. Was machen Sie über meinem Garten? Genau. Ja. Was ist eigentlich mit Steinschleudern? Das ist auch so eine Sache, die gerne mal unter das Waffenrecht fällt. Ja? Naja, also es wird zumindest immer, wenn es Razzien gibt im linken Spektrum, dann werden auch immer Zwillen auf den Asservatentisch gelegt. Guck mal hier, was die für gefährliche Waffen hatten. Und da haben die Stahlkugeln mit verschossen, bla bla bla. Mhm. Also könnte man damit jetzt auch nicht so ein Ding runterholen. Naja, also das ja, ohne ist ein bisschen aufwendiger. Aber also wenn es mit einer Luftgewehrpatrone funktioniert, dann bestimmt auch mit so einer Zwille. Halt, kommt auf die Distanz an. Ja, ja, von Machbarkeit auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wo wirst du mehr bestraft? Ob du mit dem Luftgewehr? Offensichtlich ja nicht. Also mit dem Luftgewehr kann man ja wohl schießen. Oder mit so einer Zwille, ob man dann... Fällt mir ein, es gibt ein Video von einem russischen Mittelalterfest, wo jemand auch mit einer Drohne über das Fest fliegt und dann siehst du, wie sich aus der Menge von Leuten jemand löst und so eine Axt wirft und die fliegt genau auf diese Drohne zu und stürzt sie auch ab. Da witzig, ich schmeiß das mal in die Shownotes. Ach, du hast es gefunden, ja, sehr gut. Ja. Sag mal, was machst du eigentlich so nebenher, während ich dir hier was erzähle? Nix. Ihr seid doch gar nicht multitaskingfähig, ihr Männer. Allein schon. Allein schon. 400 Halteverbotsschilder in einer Straße. Was hast du denn da? Das ist großartig. Die Stadt Lübeck ist gerade dabei, eine Straße zu sanieren. Und diese Straße, das ist eine Allee. Das heißt also, an beiden Seiten stehen viele Bäume und zwischen den Bäumen gibt es einzelne Parkbuchten. Und jetzt haben sie sich halt in der Stadtverwaltung gesagt, so, wie können wir jetzt sicherstellen, dass garantiert niemand während der Bauarbeiten in einer dieser Parkbuchten steht? Und dann haben sie also gesagt, okay, also eigentlich müssten wir ja nur am Anfang der Straße und am Ende der Straße ein Schild aufstellen, absolutes Halteverbot, die beiden Pfeile, die aufeinander zeigen, und dann müsste es eigentlich klar sein. Hm. Und jetzt wollten sie aber 100% sicher sein, dass das jeder versteht, und haben also jeweils zwei Schilder, ein Schild am Anfang, ein Schild am Ende jeder Parkbucht aufgestellt. Und dann kommst du eben auf einer relativ kurzen Strecke auf 400 Schilder. Und wenn du dir mal in den Artikel anklickst, das sieht unheimlich witzig aus, wie da einfach wie auf so einem Verkaufsstand in einer Reihe die Parkverbotsschilder stehen. Toll. Ich habe es gerade aufgemacht. Also das ist echt, das ist ja Wahnsinn. Steht da auch auf jedem Schild das Datum drauf? Ja, genau. Was hat denn das Von gekostet? Wann bis wann das gilt? Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber es hat sich gelohnt. Die müssen doch 161 Schilder bedrucken, von dann bis dann ist hier Parkverbot. Das ist doch der Wahnsinn. Insofern muss ich mich da auch korrigieren, es sind ja 161 auf 400 Meter Strecke. So, Entschuldigung, habe ich falsch gelesen. Ja, ganz auf Nummer sicher. Das ist ja mal, also das ist richtig lustig. Das sieht wirklich toll aus. Ja. Und dann kann man ganz sicher sein, da stellt sich keiner hin, weil jeder versteht, worum es ihnen geht. Na, ich glaube eher nicht, weil schau mal, da musst du jetzt jedes Mal hier Anfang, da Ende, hier Anfang, da Ende, hier Anfang, da Ende. Das ist ja links, rechts eine fallen lassen, links, rechts eine fallen lassen. Das ist ja. Und meinst du, jetzt steht dann irgend so ein Idiot, stellt sich dann mit seinem Auto zwischen zwei Schilder? Ich überlege gerade, wo man denn da parken kann. Na, du sollst ja in der Straße gar nicht parken, wegen der Bauarbeiten. Zwischen dem Auf und Zu der Schilder ist ja kein Platz, also kannst du ja da gar nicht. Ja, stimmt. Naja, wenn du genau hinguckst, da ist halt diese Ausbuchtung, wo der Baum steht von der Allee. So, jetzt weiß ich halt nicht, wie breit das ist, aber da könnte man jetzt frech sein und sein Smart hinstellen, aber weiß auch nicht. Das würde mich jetzt schon wieder verwirren, hörst ja schon, es verwirrt mich schon so, aber wenn ich jetzt davor stehen würde und würde diesen Schilderwald da sehen, das ist ja, Das würde mich ja völlig fertig machen. Das ist genau das Ding. Ich glaube, wenn ich durch so eine Straße führe und wäre sehr unbedarft, dann wäre ich so fasziniert von diesen Schildern, dass ich möglicherweise irgendwie gar nicht so richtig mich auf den restlichen Straßenverkehr konzentrieren könnte. Das könnte unter Umständen sein, ja. Ja. Aber sehr schön. Hervorragend. Da hatte einer einen Spaß. Aber wie gesagt, die Kosten für dieses Drucken lassen, weil da sind ja diese weißen Schilder darunter und dort steht das Datum drauf, von wann bis wann diese Sperre ist. Und das muss ja, jedes weiße Schild muss ja gedruckt worden sein. Ja, also wobei ich glaube, das macht der Bauhof mit Bordmitteln. Ach, glaubst du? Ja, oder die beauftragte Schilderfirma. Ja, aber so ein Schild drucken, also. Ja, gut. Das wird auch irgendwas kosten, aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine europaweite Ausschreibung für notwendig war. Nee, das jetzt vielleicht nicht, aber Steuergelder. Oh, dam, dam, dam. Ganz komisch gesteuert hat übrigens auch jemand in Dörpstedt im Kreis, in der Umgebung von Flensburg, in Nordfriesland, um ganz genau zu sein. Da stand nämlich auf einer Kreuzung neben einer Verkehrsinsel ein, was wird das sein, Ford, keine Ahnung, irgendein Ford Corsa, nicht Ford Corsa. Ford Corsa, das ist ja geht grad, nicht. Ja, das ist Fiesta? Ja, dankeschön, ein Ford Fiesta auf ziemlich genau 13 gestapelten Holzpaletten, also ganz normale Europaletten, auf einer Höhe von 1,70 Meter. Den Link dazu hat uns der Phaserman geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, da hat also offenbar jemand in Dörpstedt auf dem Bauernhof erst die Paletten entwendet und auf der Straße gestapelt und dann den Wagen obendrauf gestellt. Und zwar vermittels eines dort befindlichen und zugänglichen Teleporters. Also das sind diese diese Gabelstapler, die so ein bisschen... Ja, also nicht wie aus einer Lagerhalle, sondern halt diese großen, massigen, die so einen langen Arm haben wie so ein Kran. Ja, genau, mit so einem, sowas, mit so einem, ne? Hubteil da so. Ja, ja, genau. So. Ja, und das stand dann da in den frühen Morgenstunden. Gegen 4 wurde das entdeckt und auch der Wagen stammt von dem nahegelegenen Hof. Und das ging in der Nacht von Montag auf Dienstag. Und jetzt muss man eben, weiß man halt nicht, wer es war. Nur die Polizei sagt natürlich, das war ein bisschen gefährlich, weil das könnte auch mit leichtem Touchieren schon dazu führen, dass das Ding zusammenstößt, zusammenfällt und wenn es ganz dumm läuft, auf jemanden drauf. Es fällt unter die Bezeichnung Bereitung von Hindernissen auf der Fahrbahn. Und deswegen ermittelt jetzt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Aber lustig ist schon. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Vor allem überlege ich die ganze Zeit, was du mir antun müsstest, damit ich das bei dir auch so mache und dein Auto mal kurz auf so eine Paletten stelle. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du mich einparkst, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich ein paar sehr starke Männer hole und sie bitte mal dein Auto irgendwo draufzustellen. So niedrigschwellig ist das bei dir? Ja, ich glaube schon. Also das reicht schon. Das reicht schon. Also bei Einparken könnte ich schon. Da könnte ich schon. Also wenn Menschen nicht mitdenken und nur auf sich fokussiert sind und nicht mal einen Rundumblick wagen, um zu gucken, wie es anderen Menschen geht, dann könnte ich schon ausflippen, doch. Da bin ich ganz schnell. Hm, offenbar. Ja, aber dann bin ich nicht boshaft. Also dann wäre ich nur so wie die. Also so mal kurz irgendwo hochstellen oder so. Ja, also da ist ja schon ein gewisser Aufwand getrieben worden und ich finde es auch gar nicht so, also ich finde es doch einigermaßen interessant, wenn man sich überlegt, so ein Teleporter, also das ist ja auch ein dieselgetriebenes Fahrzeug, also die Leute scheinen einen sehr gesunden Schlaf zu haben, die auf dem Hof wohnen. Also den hört man ja schon, wenn der losfährt. Das ist vergleichbar mit einem, was weiß ich, mit einem Fahrzeug auf der Baustelle oder so. Ja, vor allem scheint das ja wirklich irgendwo mitten auf dem Land zu sein, also weit drumherum nichts, dass das dann nicht aufgefallen ist und auch, dass da die Polizei nicht sehr schnell ermittelt, wo dieser Teleporter hergekommen ist. Das wissen sie ja. Ach, das wissen Sie. Das steht da drin. Also sowohl das Auto als auch die Paletten als auch der Teleporter stammen von einem nahegelegenen Hof. Ja, kann der dann irgendwie belangt werden dafür? kann der, also wenn der jetzt sagt, nein, ich war's nicht, der kann ja nicht sagen, ich weiß nicht, wer meinen Teleporter benutzt hat. Ich habe keine Ahnung, der Schlüssel hängt vorne am Schlüsselbund, da kann jeder ran. Ja, eben, vielleicht steckte der sogar. Auf dem Land, ja. Naja, sondern ist es halt eine Fahrlässigkeit, aber ich glaube nicht, dass sie ihn dafür belangen. Warum sollte der sein eigenes Auto dahinstellen? Ist doch Quatsch. Ist da Anzeige erstattet worden oder hat die Polizei selber das aufgenommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand Anzeige erstattet. Auch der Fahrzeughalter wird sich ja, der wird sich ja blamieren, wenn er da jetzt noch Anzeige erstattet, oder? Naja, es ist mutmaßlich, also das Auto stand ja auch auf dem Hof, also wird das mutmaßlich dazugehören. Also entweder kam da jemand vorbei und hatte irgendwie eine sauwitzige Idee oder es wollte halt jemand den Kollegen da ärgern. Ja, davon gehe ich aus, weil einfach nur so, es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, irgendwie ein, keine Ahnung, so ein, wie heißt das, vor der Hochzeit, wenn die nochmal alle wild tun, die Nacht davor, nicht Ausstand, wie heißt das, mir fehlt gerade das Wort dazu, ja, so Junggesellenparty. Junggesellenparty oder sowas. Ach so, ein Junggesellenabschied, ne, das glaube ich nicht. So ein Quatsch heraus oder irgendein, ja, einfach ein Verulken. Also bei uns ist es einigermaßen üblich, und ich weiß gar nicht, ob das ein Schleswig-Holstein-Ding ist oder mehr in Hessen. Ich kenne das halt so, dass am Abend der Hochzeit sich Leute gerne mal deines Wohnungsschlüssels bemächtigen und da ein bisschen ihren Schabernack zu Hause treiben. Stimmt. Ja. Dass es vielleicht sowas war. Genau, sowas könnte es auch gewesen sein. Tja. Aber ja, wissen wir alles nicht. Mutmaßung. Ja. Aber ganz ehrlich, ich finde das jetzt noch eine harmlose und nette Sache. Also, wenn das sich das jetzt im Sande verläuft, wäre ich jetzt auch nicht persönlich böse. Also ich glaube auch nicht, dass da sich ein Ermittlungserfolg einstellt, beziehungsweise wenn, dann wird es halt bei einer Geldstrafe bleiben. Wenn überhaupt. Ja, vermutlich. Hoffentlich, weil Führerscheinentzug oder sowas können sie denen, das müssen ja mehrere gewesen sein, auch nicht irgendwie, hat ja damit nichts zu tun. Nee. Mutmaßlich nicht. Nee. Ja, sehr schön. Ja, aber du hast auch noch eine landwirtschaftliche Geschichte mitgebracht. Ja, eine Kleinigkeit habe ich heute aus der Zeitung ausgeschnitten. Ein sehr schönes Bild, und zwar die Landwirte Corinna und Uli Ernst aus Utting am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech. Die haben mit ihrem Team, 20-köpfig glaube war das, einen Irrgarten gepflanzt. Und zwar haben sie das aus bienenfreundlichen Pflanzen gemacht, aus Sonnenblumen, aus Hanf, aus Mais, aus Malve, Zierkürbissen, Bohnen und noch ganz viel mehr. Das ist alles hochgewachsen und dort haben sie dann mit einer GPS-Technik, die Studenten von der Hochschule München zur Verfügung gestellt haben, haben sie in dieses 2 Hektar großes Feld ein Motiv reingefräst oder reingemäht. Und zwar das Motiv von Biene Maja und Willi. Oh. Und da fand ich die Geschichte von Anfang bis zum Ende einfach nur super gemacht. Also erstmal, dass die ganzen Pflanzen da bienenfreundlich waren und dann eben dieses zusätzliche Motiv da noch, dass das so schön dazu passt, die beiden Bienchen da drauf. Wir verlinken das, es ist wirklich ein abgöttisch schönes Bild, was man da zu sehen bekommt. Die beiden klatschen sich dann auch noch so richtig schön ab und freuen sich, dass es da so eine bienenfreundliche Wiese gibt. Ganz toll gemacht. Wahnsinn, die beiden machen das schon seit 20 Jahren und jedes Jahr haben sie ein anderes Bild in ihrem Feld. In ihrem Das finde ich Hammer. Ja. Krass. Ein Traum. Schade finde ich das nur, weil man da jetzt hinfahren würde, weil es ja nicht, ja gut, ist schon ein Stück von uns entfernt, aber es würde sich trotzdem lohnen, dort mal hinzufahren. Wenn du unten bist, siehst du das ja gar nicht so schön. Also da musst müsstest du eine Drohne haben. Drohne, genau. Du hast es gleich kapiert, sehr gut. Ja, na klar. Ach ja, aber schön, richtig schön gemacht. Also um den Bauch herum so grüne, gelbe Streifen, wunderbar. Die Augen sind weiß, ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht haben. Auch sehr schön. Also richtig gut. Und das Schöne ist ja, dass Willi auch eine Drohne ist. What? Soll ich das jetzt eine männliche verstehen? Biene? Ach so, oh. Naja. Ja, okay, okay. Ich war sehr langsam, aber ich gucke gerade so das Bild an und denke mir, Drohne? Das sieht doch gar nicht aus wie eine Drohne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du bist mir einer. Tja. Ich war übrigens auch im Urlaub. Ach was? Ja. Wo warst du denn? Und zwar direkt im Anschluss an die Kieler Woche, sind wir nochmal schnell nach Dänemark gefahren mit dem Wohnwagen und dem Gastini und ihrem Freund, weil wir gesagt haben, wir wollen, wir wollten ihr nochmal, nochmal Skagen zeigen. Und im Lauf unseres, ihres Aufenthalts hier waren wir schon mal mit ihr in Dänemark und das hat ihr so gut gefallen und da haben wir gesagt, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal, nochmal ein bisschen weiter reinfahren ins Land. Und wir sind ja immer große Fans so von der Gegend um Blockhus und Löcken. Saltum heißt der Ort, wo wir gerne sind. Und da haben wir schon im vergangenen Jahr einen tollen Campingplatz gefunden, ganz in der Nähe vom Strand. Das heißt gefunden, also den da sind die meine Schwiegereltern mit ihren beiden Töchtern schon vor 30 Jahren hingefahren. Damals war er noch wohl viel kleiner. Und der ist immer noch toll. Und wie gesagt, ganz nah am Strand und da haben wir letztes Jahr schon, als wir da waren, wussten wir schon, dass Abby kommt und waren uns auch schon einig, dass wir unbedingt mit ihr da nochmal hinfahren müssen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben also für uns einen Wohnwagenstellplatz genommen und für die beiden dann einen, so eine kleine Hütte gemietet. Okay. Und so hatten wir alle unsere Ruhe voreinander. Und das wäre also zu viert mit Hund im Wohnwagen, wäre es auch viel zu eng gewesen, da wäre ich durchgedreht. Vor allen Dingen bei dem Wetter, was wir hatten, durchgängig zwischen 6 und 7 Windstärken, also Geschwindigkeiten irgendwo zwischen 40 und 55 Stundenkilometern. Das da dann, ja, sitzt du auch nicht gerne im Vorzelt. Ah, ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, Mensch, 5 Personen, beziehungsweise 4 Personen, einen Hund in einem Wohnwagen übernachten, fand ich jetzt sehr, sehr gewagt. Ja, okay. Ah, ja, da hatten die also so eine Art Bungalow noch dazu. So eine. Ja, genau so. Also ist halt, Bungalow ist schon stark übertrieben. Also das ist so ein etwas größerer Gartenschuppen, aber mit einer kleinen Kochnische drin, mit einem Tisch und insgesamt 6 Schlafplätzen. Und also dafür, dass die Dinger irgendwie 70 Euro pro Nacht kosten, fand ich die total geil. Was ist bei dir ein Bungalow? Ein kleines Haus. Ein kleines massives Haus mit einem Flachdach. Ha, okay. Gut, danke dir. Wieso? Was ist es bei dir denn? Bei mir eigentlich auch, aber wir waren jetzt in Thüringen noch im Urlaub. Also nachdem wir in Plön waren, sind wir noch auf dem Rückweg nach Thüringen gefahren, sind dort 5 Nächte geblieben. Und da gab es einen Campingplatz, auf denen waren so kleine Bungalows. Und die waren aber wohl alle verkauft worden, sprich das waren Eigentümer, die diese Häuschen gekauft haben. Und da kamen wir dann eben mit denen ins Gespräch, weil die sehr schöne Vorgärten hatten mit Gartenzwerge und Leuchttürme und sowas. Und da habe ich dann eben mit denen gesprochen und dann hatte ich wohl im Gespräch irgendwie gesagt, ach, sie haben ja einen schönen Bungalow. Und später habe ich dann, als wir wieder in unserem Wohnwagen saßen und durch Zufall die Tür noch offen war, habe ich dann gehört, wie die Frau sich beim Nachbarn beschwert hat, dass ich ihr Haus Bungalow genannt hätte. Also sie hat sich dadurch ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, weil sie gesagt hat, das ist ein Haus, das ist mein Haus und das ist kein Bungalow. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, oha, da muss ich irgendwie auf den Schlips getreten sein, weil für mich ist das ein Bungalow gewesen, es war halt ein kleines Haus. Und ich kann mich auch daran zurückerinnern, dass auch das Haus von Helmut Kohl ein Bungalow war. Es war halt ein Flachdachhaus. Und das nannte man früher Bungalow. Und deswegen war das für mich in diesem Moment auch ein Bungalow. Und es war bestimmt nicht irgendwie bös gemeint von mir oder respektierlich oder irgendwas, sondern es war für mich kleines Haus, hübsches Bungalow. Ja, genau. Also das ist, ich habe gerade nochmal sicherheitshalber die Wikipedia aufgemacht und da wird ein Bungalow definiert als ein Haus, zwar mit verschiedenen Dachformen, aber vor allem eingeschossig und eine breite Veranda über die gesamte Eingangsfront zum Beispiel. Richtig. Und hier ist auch tatsächlich der Kanzlerbungalow in Bonn ist hier auch explizit als solcher benannt und als Foto verlinkt. Genau. Also okay, du hast alles richtig gemacht. Gott sei Dank. Nee, ich habe mir hinterher ehrlich gesagt wirklich Vorwürfe gemacht und habe überlegt, ob ich nochmal rübergehen soll. Aber ich konnte ihr jetzt schlecht sagen, ich habe gerade gehört, wie sie sich darüber chauffiert haben. Kann man jetzt auch nicht machen, aber ich habe damit echt jetzt die restlichen 3 Tage nicht mehr so glücklich leben können, weil ich gedacht habe, ja, das war jetzt echt nicht meine Ja, meine Sache, dass ich sie da irgendwie beleidigen wollte. Es war eher auch alles positiv. Ja, die war halt und einfach so empfindlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem tut es mir leid, ehrlich gesagt. Also, das wollte ich ja wirklich nicht. Aber Bungalows, wie gesagt, bei uns nichts Negatives oder irgendwie. Aber sie wird sich natürlich auch, sie wird ein Leben lang darauf gespart haben, auf dieses Haus, wird sich dieses Haus gekauft haben. Und jetzt kommt da so ein Urlauber daher und sagt, das ist ein Bungalow. Hm. Wobei auch in der Wikipedia steht, dass das Wort Bungalow inzwischen eher mit Ferienhäusern assoziiert wird. Siehste. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass sie also nicht das Gefühl oder dass das halt für sie ihr Hauptwohnsitz ist und nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Wochenendhaus. Ja, wobei es natürlich auch schwierig ist, dieses Haus steht halt auf einem Campingplatz. Ja. Das war halt früher mal eine Feriensiedlung für Werksangehörige oder so, die dort ihren Urlaub verbringen konnten. Und steht jetzt auf diesem Campingplatz und wir haben sozusagen im Vorgarten ihres ihres Hauses haben wir dann unseren Wohnwagen aufgestellt. Und das war für mich, ich habe das auch nicht zuordnen können, wohnen die da jetzt nur am Wochenende, haben die gerade Urlaub, wohnen sie deswegen hier? Und erst im Nachhinein habe ich mitgekriegt, nein, die scheinen das wohl gekauft zu haben und ist ja Eigentum und dann könnte es durchaus sein, dass, ja, das eben ihr Haus ist, gell? Naja, gut, aber trotzdem bleibt es von der Bauform her ein Bungalow. So, Punkt. Das ist ja egal, wie sie es nennt. War jedenfalls meine Güte. Bös gemeint, Mensch. Ja, gut. Also, liebe Hausfrau, nee. Wenn Sie uns hören, dann ist das jetzt hiermit hoffentlich aus der Welt. Genau, war nicht bös gemeint. Ja. So. Ja, und da waren wir dann natürlich eben, um zurück nach Dänemark zu kommen, da waren wir natürlich dann auch noch in Skagen. Das ist also von unserem Campingplatz so knappe 1,5 Stunden weg. Und das war super beeindruckend, weil es halt so wunderbar windig war. Und in Skagen treffen eben Nord- und Ostsee aufeinander mit ordentlich Welle, fließen da von zwei Seiten die Meere ineinander und dann treffen halt auch die Wellen so aufeinander und spritzen hoch. Und das ist ganz, ganz toll. Okay. Also nicht nur, keine Ahnung, von der rechten Seite kommt ein bisschen brauneres Wasser, von der anderen Seite ein bisschen blaueres, sondern so richtig, du siehst dann auch, wie die Wellen sich treffen. Also bei diesem Wetter war es eher so, dass man die Grenze zwischen den beiden Meeren an den Wellen gesehen hat, wo die aufeinander prallen. Wir waren auch, letztes Jahr waren wir da und da war es eher so, dass man es an der Farbe unterscheiden konnte, weil da eben fast kein Wind war. Beides, also es ist halt jedes Mal, wenn wir da sind, ist es wieder anders und wieder toll. Aha, okay. Und das ist eben genau so, wie du es gerade geschildert hast. Das eine ist ein bisschen blau gefärbt, das andere ist ein bisschen bräunlich eingefärbt und diese Grenze, die kannst du halt auch sehr deutlich sehen, weil die beiden Meere unterschiedlichen Salzgehalt haben und deswegen ist dann vermischt sich das Wasser nicht so leicht, weil es unterschiedlich dicht ist. Ah, okay. Also, nee, dicht ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es liegt am Salzgehalt, dass es sich nicht sofort vermischt. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das ich nehme mal an, keine gerade Linie, sondern eher so eine runde, sichelförmige Linie oder ist es eher wellenförmig, wo in der Mitte dann zusammenfließt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also das ist ja, wie gesagt, auch jeden Tag anders, ne? Also, und jetzt, wo wir die Wellen hatten, war eben auch keine ganz klare Linie immer gleich erkennbar, sondern da war dann halt mal die eine Welle hatte dann mehr Schwung und ist da mehr rübergeschwappt und die andere dann da. Aber als es wirklich farblich unterscheidbar war, war es so eine leichte Linkskurve, würde ich sagen. Und also du kommst da halt in Skagen an, fährst also am Ortskern vorbei, und dann so eine relativ lange Landstraße längs und kommst auf einen ziemlich großen Parkplatz, wo sehr freundliche Leute dich in eine Richtung winken und einfach nur da sind, um den Verkehr zu ordnen. Und die sind echt gut gelaunt gewesen, als wir da waren. Und dann kannst du entweder mit so einem treckergezogenen Anhänger dahin fahren oder du läufst halt, ich würde mal sagen, ungefähr, was werden das sein, 1 Kilometer, vielleicht maximal 2. Läufst du so schön am Strand entlang, durch die Dünen erstmal, an so ein paar alten Bunkern vorbei und dann halt über den Strand und irgendwann bist du halt an der Spitze. Und das erkennst du daran, also den Ort erkennst du eben, wenn du es nicht sofort siehst, dann an der Menschentraube, weil da halt immer hunderte Leute sind, die ein Foto von sich haben wollen, wie sie gleichzeitig in beiden Meeren stehen. Ah, okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das ein Touristenmagnet? Sind da viele Leute? Wie sieht das da aus? Aber man läuft sich jetzt nicht über den Haufen, aber man muss schon mit reichlich Traffic rechnen, oder? Ja, also es war, als wir angekommen sind, war es ziemlich voll, so dass wir gesagt haben, puh, ob wir hier unser alleine Foto hinbekommen oder ob da nicht doch immer Leute im Hintergrund sein werden, lassen wir uns mal überraschen. Aber wenn du halt jetzt keinen Zeitdruck hast und einfach mal auch mal 10 Minuten, eine Viertelstunde warten kannst, das verläuft sich halt auch wieder, weil die Leute kommen halt dahin, dann macht jeder seine 10, 20 Fotos und spackt da ein bisschen rum und ist fasziniert und dann gehen die Leute auch wieder. Und ja, die stehen auch nicht alle die ganze Zeit im Wasser, sondern die sind dann halt da auch drumherum. Das heißt, du findest dann auch mal den Moment, wo fast keiner da ist. Und tatsächlich, als wir dann fertig waren, als wir alles im Kasten hatten, was wir machen wollten und gesagt haben, so, jetzt wäre es dann mal langsam Zeit, wieder zurückzugehen, da war da fast kaum jemand. Da waren wir dann irgendwie, weiß nicht, wir 4 und dann vielleicht noch 10 andere oder so. Und vorher waren es halt 100, keine Ahnung. Mhm, okay. Also das ist so eine Wellenbewegung irgendwie. Es hängt eben auch immer davon ab, wie viele Leute gerade in so einem Anhänger sitzen oder wie viele sich zu Fuß auf den Weg gemacht haben und ob die unterwegs noch was Spannendes gefunden haben. Weil der Weg vom Parkplatz zu dieser Spitze hin, der ist eben auch sehr, sehr schön. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da mit diesem Wagen hinzufahren. Finde ich total doof, ehrlich gesagt. Okay. Na gut, ein Kilometer oder zwei ist ja jetzt auch nicht so weit, dass man. Nee, überhaupt nicht. Und du läufst halt da wirklich sehr schön durch die Dünen. Da ist auch, also es sind jetzt keine befestigten Wege, das muss man auch sagen, sondern es ist halt so ein Sandweg, der da durch die Dünen führt und am Strand entlang natürlich sowieso. Okay, das kann aber anstrengend sein, gell? Ja, also ich persönlich, also ich empfinde es nicht als anstrengend, aber ich habe eben auch keine Einschränkungen beim Gehen in irgendeiner Form. So, das muss man halt natürlich dann auch sehen, aber es sind eben auch Leute, also klar, kannst du da nicht mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl längs. Das klappt dann auch mit dem Wagen nicht, weil der auch nicht barrierefrei ist. Das ist natürlich problematisch, aber so, wenn man einigermaßen gut zu Fuß ist, dann kommt man da eigentlich relativ locker hin. Ja, ich habe halt so gerade so die Touristenladungen voller Senioren gesehen, die dann vielleicht so ihre Schwierigkeiten haben, da lang zu laufen. Da gäbe es also wie diese Kutsche, dieser Wagen, der da hinfahren würde, das würde also gehen, aber du und ich, wir würden laufen demnach. Ja, oder? Auf jeden Fall, okay. Immer. Okay. Ja. Ja, das war schon eigentlich. Bitte? Das war schon längst mal was ich gerne mal sehen möchte. Also ich habe immer schon wieder davon gehört, aber wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Mich wundert bloß, dass du sagst, es sind nur anderthalb Stunden von Skagen aus. Nee, von Saltum, von, wo wir waren. Ach, wo wenn wir jetzt waren. Wenn man jetzt von Husum rechnet, dann muss man schon, also dann sind es schon 450 Kilometer. Also wir haben ja, demnächst haben wir Besuch von Freunden aus Leipzig, die dann auf unsere Fotos hin gesagt haben, Mensch, ach, das ist ja schön, da können wir einen schönen Ausflug hinmachen. Und dann haben wir also gesagt, naja, leider nein, leider gar nicht, denn die Strecke von Leipzig zu uns ist nur 100 Kilometer mehr als die Strecke von uns nach Skagen. Also für einen Tagesausflug ein bisschen doll. Ja, das stimmt, ja. Naja, kommt drauf an, was man so sonst in seinem Urlaub macht, wenn man gerne im Auto sitzt und wenn man sowas mag, na klar. Auch das soll es ja geben. Ja, habe ich auch schon gehört. Sehr schön. Und was habt ihr sonst noch gemacht? Also wie viele Tage wart ihr dort unterwegs? Wir sind Sonntag hingefahren und waren am Donnerstag wieder zu Hause. Also wirklich ein relativ kurzer Ausflug, denn dann war ja auch schon das Ende von Abbys Aufenthalt in Deutschland sehr nah. Und sie musste noch packen und noch Dinge tun, die sie noch auf ihrer Liste hatte, was sie noch gesehen und erlebt haben wollte in Husum. Und ja, das war natürlich auch alles ganz furchtbar traurig. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Hat sie sich seitdem schon wieder gemeldet? Also ich weiß jetzt nicht, wissen unsere Hörer, wer Abby ist? Und so solltest du das vielleicht noch wissen. Ich glaube, dass ich mehrfach von ihr erzählt habe. Es ist also Abby ist unsere Austauschschülerin. Also sie war 10 Monate insgesamt bei uns vom September vergangenen Jahres an, also September 2018 bis jetzt Anfang Juli 2019. Und ja, das kam über diese Austauschorganisation AFS. Details in ihrem Podcast #Gastini. Wie das alles zustande gekommen ist. Ja, und sie war halt, hat bei uns gelebt und ist hier zur Schule gegangen und wir haben uns bemüht, möglichst viele Sachen mit ihr zu machen, viele Ausflüge, ihr ganz viel zu zeigen, ihr ganz viel zu ermöglichen, haben längst nicht alles von dem geschafft, was wir machen wollten. Und ja, das ging ganz schnell, dass sich das sehr stark nach Familie anfühlte für uns alle. Also sie sagte auch so, ja, wir seien jetzt ihre zweiten Eltern. Und das war auch die erste Nachricht, die ich von ihr bekommen habe, als sie in New York gelandet ist, war, ich habe Heimweh nach Deutschland. Mhm. Weil es halt, also für sie offenbar sich ziemlich merkwürdig anfühlt, jetzt wieder in den USA zu sein, weil sie doch ja so ein bisschen Germanized ist. Das hat sie auch im letzten Podcast, in der letzten Podcast-Episode von den beiden erzählt, dass sie sich doch sehr stark an Deutschland gewöhnt hat und die Lebensweise hier lieber mag als in den USA, weil es gerade hier in Nordfriesland doch recht liberal zugeht und liberaler als bei ihr zu Hause in Pennsylvania. Das ist erstaunlich, ja. Wahnsinn. Ja, und hat sie sonst noch irgendwas so geschrieben? Ich folge zwar auf Twitter, aber da hat sie leider jetzt noch nicht allzu viel geschrieben. Wie ist sie zu Hause angekommen? Wie ist sie jetzt wieder bei ihren Eltern oder ist sie noch woanders unterwegs? Oder? Genau, also sie ist jetzt bei ihren Eltern und hat sich seitdem zwar schon mal gemeldet, aber eben in Anführungszeichen eher geschäftsmäßig. Ich glaube, sie will sich da auch so ein bisschen von Emotionen weghalten. Also sie hat halt gefragt, wann sie und Gesche das nächste Mal podcasten können und was sie dafür noch braucht, damit sie das machen kann. Und sie hat nach Fotos gefragt, denn sie hat ja auch einen Blog, wo sie über ihren Austausch geschrieben hat. Und sie hat noch so ein paar Sachen, über die sie noch nichts geschrieben hatte. Und hat noch gefragt, ob wir ihm ein paar Fotos zur Verfügung stellen können, die sie nicht hat. Ja, sowas halt. Aber ich glaube, es geht ihr ganz gut. Aber es klingt sehr nach Verarbeiten, also. Ja. Ja. Genau. Also ich glaube, es geht ihr ganz gut zu Hause. Sie hat ja auch immer gesagt, dass sie die ganze Zeit ihre Katzen sehr doll vermisst hat. Natürlich auch ihre Familie. Mhm. Und jetzt kommt demnächst irgendwann ihr allerbester Freund auf der ganzen Welt von einem Praktikum in Texas zurück. Und dann wollen sie auch noch ganz viel Zeit miteinander verbringen, so viel wie es eben geht. Und im August wird sie dann für mindestens 6 Monate Au-pair sein in Kanada. Mhm. In einer kanadischen Familie auf einer Insel ganz im Westen und dann mal gucken. Also entweder klappt es, dass sie dann auch noch länger da bleiben kann oder sie hat noch irgendwas anderes, was ihr einfällt. Also sie möchte auf jeden Fall jetzt noch ein Jahr so ein bisschen rumtingeln, ein bisschen Geld verdienen und Dinge erleben und dann 2020 vielleicht schon nach Deutschland zurückkommen, um zu studieren. Okay. Aber das ist ja ganz was anderes, jetzt erst in Deutschland in die Schule zu gehen, also schon einen Schulalltag zu haben und jetzt Au-pair, wo man ja für eine Familie da ist und für eine Familie arbeitet und sich um die Kinder kümmert und ein bisschen Haushalt vielleicht oder so. Das ist ja schon eine ganz andere Ausgangssituation. Gut, sie versteht dann die Sprache in Kanada, ganz klar, sie muss sich nicht mit Sprachbarrieren rumärgern, aber so vom Ausgangspunkt ist es ja für sie jetzt was völlig Neues, das ist ja auch spannend. Naja, so wie für jeden anderen auch, der mit der Schule fertig ist und jetzt anfängt zu arbeiten. Ja, stimmt auch wieder, ja. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass sie halt bei ihren Arbeitgebern wohnt. Ja, stimmt, ja. Ich überlege gerade, wie das bei mir damals war. War das auch so ein... Ja, klar, das war für jeden krass, gell? Ja. Ja, stimmt. Ja, für mich war es jetzt halt im ersten Gedanken, dass sie halt zwei so harte Cuts hat. Erstmal diesen Cut, dass sie nach Deutschland ist und eine völlig andere Sprache plötzlich hatte und sich daran gewöhnt hat. Jetzt hat sie sich daran gewöhnt, hat ja auch fantastisch Deutsch gelernt in der kurzen Zeit. Und jetzt so wieder ganz andere Lebensumstände. Also gar nicht mehr zurück in den Schoß der Familie und jetzt, gut, das war das Abenteuer, jetzt kann ich mich auf normale Dinge konzentrieren, sondern dass jetzt auch gleich wieder so was ganz anderes auf sie zukommt. Und naja, aber das spannend. Ist ja doch das Coole in dem Alter, irgendwie wird jetzt 19 demnächst. Mhm. Und das ist doch genau das, was, also jetzt hätte ich mir für mich damals auch gewünscht, einfach mehr die Möglichkeit überhaupt zu haben, durch die Welt zu reisen und Dinge zu erleben. So. Und das war bei mir halt einfach, ging nicht. konnte ich nicht, konnten auch meine Eltern mir nicht ermöglichen, was auch natürlich völlig okay ist, aber wie großartig wäre das gewesen, genau so ein Spielkram zu machen und einfach zu sagen, ja mein Gott, dann bin ich jetzt halt mal ein halbes Jahr in Kanada und bin da Au-pair und oder keine Ahnung, lernen, wie man mit Bären boxt, was weiß ich, keine Ahnung, was man in Kanada macht. Also das ist doch fantastisch und es ist ja, also ich habe gerade heute dieses komische Interview gelesen in der Süddeutschen mit einem Headhunter, der versucht qualifizierte Leute zu gewinnen für Beratungsunternehmen und so, und der gesagt hat, das ist die jungen Fachkräfte von heute sind nicht mehr so, dass sie irgendwie die Arbeit nach vorne stellen, sondern die leben nicht, um zu arbeiten, hat er gesagt, sondern die wollen das Leben genießen. Und die sind noch nicht mal bereit, von Hamburg nach Frankfurt zu ziehen für die Arbeit. Ja, natürlich okay. Nicht. Wenn man Hamburg hat, dann will man nicht nach Frankfurt. Punkt. Mhm. Und auch sonst, also diese preußische Arbeitsethos, das ist halt einfach vorbei, dass man eben, also ich sehe das nicht, dass die Gesellschaft noch so funktioniert, dass man sein ganzes Leben irgendwie 30, 40 Jahre in der gleichen Firma ist, um dann irgendwann in Rente zu gehen und mit 72 tot umzufallen, sondern dass die Leute halt sagen, ich muss mich nicht sofort so auf diesen Leistungsgedanken hin optimieren, dass ich direkt nach der Schule eine gute Stelle kriege oder einen tollen Studienplatz und dann bam, bam, bam, meine Karriere so vorgezeichnet ist. Sondern dass man halt einfach sagt, ich probiere mich erstmal aus und gucke erstmal, wie die Welt funktioniert und was mir das bringen kann. Mhm. Und wenn man die Gelegenheit dazu hat, ist doch fantastisch. Ja, natürlich, klar. Das stelle ich jetzt auch nicht in Frage. Ich hätte bloß, Elbi, gut, ich kenne sie nicht, ich kenne sie jetzt nur aus dem Podcast und da glaubt man ja sowieso immer, einen Menschen besonders gut zu kennen, was ja nicht der Fall ist, aber ich hatte so eher den Eindruck, dass sie vielleicht eher so eine ist, die dann in ein Umweltprojekt eher geht, dass ich hätte sie jetzt eher irgendwo auf einer Robbeninsel gesehen und Robben schützen und aufpäppeln und so, aber jetzt unbedingt als Au-pair-Mädchen irgendwo in einer Familie drin mit Kleinkindern hätte ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ja, das war tatsächlich aber auch Zufall, denn eigentlich war ja der Plan, dass sie mit ihrem Freund nach Berlin zieht, weil die beiden Berlin so toll finden und sollte er dann halt ganz normal seine Arbeit machen, was auch immer er da gefunden hätte, und sie würde eben auch irgendwas arbeiten, um eben Geld zu verdienen, damit sie ein Startkapital hat für das Studium. Mhm. Und das war alles so ein bisschen knifflig. Mit der Visumgeschichte und also als Ausländerin in Deutschland zu arbeiten, das ist alles nicht so einfach. Und dann hat sie halt gedacht, okay, dann könnte ich natürlich, wenn ich so regulär keinen Job finde, natürlich auch als Ungelernte, was kriegst du da? Ne? Also ist ja auch alles nicht so prall. Und dann hat sie gesagt, also als Au-pair wäre es halt einfacher, also hat sie sich um eine Au-pair-Stelle in Berlin bemüht und hat eben auch, da gibt es irgendwie so eine Seite, wo sich Familien und potenzielle Au-pairs dann finden können, und sie hat in ihr Profil also reingeschrieben, dass sie auf jeden Fall in Deutschland, am besten in Berlin sein möchte, und das sind ihre Qualifikationen und hier sind die Sprachkenntnisse und alle Angebote, die sie bekommen hat, waren halt irgendwo von der ganzen Welt, also zwischen Tokio und Kanada eben, aber halt nichts aus Berlin. So, naja, und dann hat sie halt gesagt, fand sie die Idee eigentlich ganz, ganz spannend, und die hätten sogar gesagt, wir nehmen ein Paar als Au-pair. Wir haben genug Platz, auf unserem Grundstück steht noch ein zweites Haus, also ihr Freund hätte durchaus auch mitkommen können. Das war, ja genau, Das hat sich dann aber doch zerschlagen, dieser Gedanke, und jetzt ist er in Husum und sie in Kanada. Okay. Mhm. Mhm. Jetzt überlege ich mir gerade, warum in Berlin nichts für sie zu finden war. Entweder weil jeder nach Berlin will, könnte ich mir jetzt vorstellen. Oder weil Berlin noch nicht so weit ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke mal, dass jeder nach Berlin will, oder? Wer nach Deutschland will, will doch nach Berlin. Ja, das ist ja, also das scheint tatsächlich so zu sein. Also ich kann es nicht so richtig verstehen, aber es ist, ja, Berlin hat ist irgendwie so eine Magnetwirkung. Wobei, also geht mir ja auch so, wenn ich irgendwie in ein neues Land gehe, um da Urlaub zu machen, dann habe ich das auch häufig, dass ich erstmal die Hauptstadt mir angucke. Merke ich gerade. Echt? Okay. Na, ja, also so die alleine Urlaube, die ich bisher gemacht habe, die haben fast alle habe ich mir ein Land über die Hauptstadt erschlossen, also Irland zum Beispiel, nach Dublin, nach London. Ja. Fast alle. Recht komisch. Längst nicht, aber. Ja. Aber keine Ahnung, warum das da nicht geklappt hat. Vielleicht sind auch einfach die Familien, die in Berlin ein Au-pair suchen, nicht auf diesem Portal zu finden. Das kann ja auch sein, dass die ihre Au-pairs irgendwie über andere Kanäle kriegen. Ich überlege mir gerade, ob in Berlin überhaupt Au-pairs gesucht werden. Mit Sicherheit. Aber warum nicht? Was würde dagegen sprechen eigentlich? Ja, eben. Also höchstens, dass vielleicht die Wohnsituation so beengt ist. Dass man, also wahrscheinlich findest du eher Häuser, die groß genug sind, um eben auch ein Au-pair adäquat unterzubringen. Ach, die gibt's außerhalb von Berlin. Ja, wollte gerade sagen, die gibt's am Wannsee und Co. auch. Also ja, da braucht man sich wohl keine Gedanken machen. Okay, na, dann bin ich gespannt, was wir von ihr noch zu hören kriegen. Ja, also die nächste Podcast-Episode von Hashtag Gastini ist schon terminiert, die ist schon fertig, die erscheint morgen am 12. Und dann haben sie jetzt auch schon zumindest den groben Plan, dass sie demnächst irgendwann auch eine Long-Distance-Episode aufzeichnen. Also die als nächstes erscheint am 12., die ist jetzt erstmal noch von zu Hause. Das war genau. Schon aufgenommen und genau. Die andere kommt dann von drüben. Ah ja. Richtig, ja. Aber da haben wir noch gar keinen Termin. Ah ja, okay. Naja, aber wenn sie schon dran arbeitet und schon darauf pocht. Und das wird dann vielleicht sogar noch sehr emotional für die beiden werden, wenn sie sich dann wieder hören. Das könnte sein, ja. Ja gut, ich habe vorhin jemanden sagen hören, dass wir heute nichts zu erzählen haben und dass die Episode vermutlich nur eine halbe Stunde dauern wird. Ja, der hat sich ganz schön vertan, der Idiot. Wir nennen ja keine Namen. Nee. Ja, wir haben wieder sehr nette Zuschriften von euch bekommen und unter anderem von Andreas Rigutski, der hat uns über Twitter geschrieben, dass er noch eine Telefonzelle gefunden hat. Und da war ja das Thema bei uns, dass wir gedacht haben, die Telefonzellen seien schon alle von der Telekom abgebaut worden. Ah, da fällt mir gerade ein, da wollte ich ja eigentlich noch zur Telekom schreiben und fragen, was das eigentlich ist, aber ich habe es vergessen vor lauter Urlaub. Ja, und der Andreas hat uns einen Tweet geschickt von einer Telefonzelle, die steht allerdings im Regierungsbunker in Ahrweiler und die ist natürlich nicht mehr in Funktion, aber das Bild ist sehr, sehr cool. Dafür herzlichen Dank. Allerdings. Dann haben wir von Flachland-Hiker bekommen den Blumenautomat in Thale im Harz und das ist ja ganz was Apartes. Also so eine Konstruktion, ich sag mal so ungefähr wie ein Bushäuschen, eine Buswartestelle und da drin ist so ein überdimensionaler Kühlschrank mit relativ großen Einzeltüren und da drin stehen insgesamt 12 Blumensträuße. Also jetzt, also Fächer für 12 Blumensträuße sind weniger, die noch übrig sind. Und da kannst du also kannst du dir einen Blumenstrauß ziehen. Ist doch fantastisch. Sind es Blumensträuße oder sind es Töpfe? Nee, das sind Blumensträuße. Sowohl als auch. Ah, okay. Das muss ja dann vermutlich auch gekühlt sein und eventuell wird sogar so ein bisschen Wasserdampf oder so reingespritzt werden, weil sonst würden die sich ja vermutlich nicht so lange halten. Oder sie werden schnell wieder ausgewechselt. Aber gekühlt muss doch das sein, oder? Da bin ich absolut sicher, dass das so ein Kühlschrank ist. Und witzigerweise sehe ich gerade, die Fächer sind nummeriert von 10 bis 21. Oh. Also gibt es möglicherweise 2 Automaten. Oder auf der Rückseite? Ja, man kann nicht weit genug ranzoomen, um den Preis zu erkennen. Was würdest du dafür bezahlen? Naja, im Laden bist du ja für so einen Strauß durchaus auch mal bei 9 bis 12 Euro oder was. Ich habe keine Ahnung, was Blumen kosten. Wann hast du das letzte Mal deiner Frau Blumen geschenkt? Meine Frau kriegt jedes Jahr zu unserem Jahrestag so viele rote Rosen, wie wir zusammen sind und jedes Jahr zu unserem Hochzeitstag so viele weiße Rosen, wie wir verheiratet sind. Aber ich weiß doch nicht, was die Dinger kosten. Das ist ja jedes Jahr eine andere Summe. Schatz, hast du das gerade gehört? Ich musste gerade mal wo anklopfen. Schön, brav. Jaha. Da musst du ja echt mal gelobt werden. Das ist ja Jaha. Vorbildlich. Ich habe mir das vor allen Dingen ja relativ, also ich fand es am Anfang wahnsinnig romantisch, finde ich auch immer noch, ohne Frage, aber ich merke auch langsam, also perspektivisch, das geht ja ganz schön ins Geld dann irgendwann. Ach komm, jetzt ein, zweimal im Jahr, das ist ja jetzt wohl. Naja, aber also dieses Jahr sind wir ja schon 10 Jahre zusammen, 5 verheiratet und dann, wenn du, und das kannst du ja mal ausrechnen, wie alt wird man denn wohl? Ja, entschuldige, also aber irgendwann brauche ich ein Laster. Bis 50 wirst du aber nicht arm, deswegen. Oder du sparst jetzt mal schön. Machst mal einen schönen Bausparer oder was weiß ich. Genau. Wobei ich sagen muss. Wofür brauchen Sie denn das Geld? Für Rosen. Ja, genau. Wollen Sie eine Landwirtschaft aufmachen? Nein. Ich muss allerdings sagen, dass ich abgeschnittene Blumen nicht mag. Also ich muss da meinen Herz allerliebsten jetzt in Schutz nehmen. Ich würde das auch nicht gut heißen, wenn er mir abgeschnittene Blumen bringen würde. Er kann mir mit anderen Sachen Freude machen, aber ich finde es so traurig, wenn nach 3, 4 Tagen oder mit ein bisschen Chemie auch 6, 7 Tage die Blumen dann kaputt gehen. Also ich mag sowas ehrlich gesagt nicht. Tja. Deswegen Pralinen. Apropos Pralinen. Weißt du eigentlich, dass seit Beginn unserer Aufzeichnung hier 2 Pralinen ungefähr ein halber Meter entfernt von mir in einer Plastiktüte liegen, ich die ganze Zeit sehe und mich nicht rantraue, weil es sonst rascheln würde. Ist so, und genau das ist der Grund, warum ich mein Mikrofon nicht auf Dauersenden schalte, damit ich einerseits nebenbei noch ein bisschen in der Wikipedia recherchieren kann und andererseits kann ich mir hier was zu essen reinstopfen oder ein Getränk aufmachen und keiner hört's. Okay, du erzählst mir dann nach der Sendung, wie das geht, weil das muss ich jetzt auch einführen. Das ist ein Mausklick in Teamspeak. Okay, ja, aber das na, heißt 2. Ja, naja, aber es zeichnet ja bei mir zu Hause auch auf, dann muss ich das ja wieder nachbearbeiten, das geht ja nicht. Ach, du liebe Zeit. Aber mir hängt schon echt der Sabber runter, weil ich die ganze Zeit diese Schokolade sehe und es ist wirklich quälend. Dann lass uns schnell weitermachen. Genau. Mit dem Bernsteinautomaten, den uns Sascha Erler geschickt hat, in Born auf dem Darß. Da steht ein toller Automat, da kann man gegen 3x1 Euro kleine Bernsteinketten bekommen. Sehr schön. Das wäre jetzt auch was für mich. Das würde mir auch gefallen. Wenn ich an der Ostsee bin, gucke ich zwar immer, wenn wir dann so am Strand spazieren gehen und es war vorher ein bisschen Sturm oder so, gucke ich selber immer, ob ich irgendwas sehe. Aber außer Hühnergötter habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Und ich ab und zu finde ich Steine, von denen ich eigentlich ziemlich sicher bin, das müsste Bernstein sein. Und dann sagt meine Frau den Satz, den ihr Vater in ihrer Kindheit bei jedem Strandbesuch gesagt hat, nein, der ist zu schwer. Und dann schmeiße ich den immer weg. Aber ich bin trotzdem sicher, dass ich habe über die Jahre wahrscheinlich 2 Kilo Bernstein weggeworfen, einfach weil wir es nicht sicher identifizieren konnten. Das ist witzig, weil das, was ich immer finde, ist zu leicht und dann denke ich immer, das ist vielleicht glattgeschliffenes, braunes Glas von irgendwelchen Glasscherben, die im Meer umhergewandert sind. Und ich nehme sie dann immer mit und schmeiße sie in Salzwasser und sie schwimmen dann eben nicht auf und deswegen denke ich immer, das kann kein Bernstein sein. Dann würde ja bedeuten, dass das, was du findest, jedes Mal Bernstein war. Ja, wir wissen ja nicht den Gewichtsunterschied zwischen den Sachen, die du für zu leicht empfindest und die Sachen, die ich, die bei mir als zu schwer gelten. Also, ach so, ja Moment, jetzt bringe ich auch glaube was drin. Bernstein schwimmt doch oder schwimmt das jetzt nicht? Faule Eier schwimmen. Nee, eben nicht. Hast du es schon mal ausprobiert? Nein, faule Eier gehen unter. Richtig. Richtige Eier schwimmen, die haben noch Luft drin. Ja. Bernstein schwimmt im Wasser. Siehst du. Gibt's einen Link? So, warte. Und tatsächlich, das Bild, das ich hier von dem Bernstein sehe, ne? Ja. Das erinnert mich doch fatal an das Ding, was ich jetzt auch gerade im Dänemark-Urlaub gefunden habe und das ich weggeschmissen habe. Ich bin sicher, dass das Bernstein war. So. Und dann gibt es also, ich werde das auch in die Shownotes tun. In Salzwasser schwimmt Bernstein unter bestimmten Bedingungen und vor allem in Zuckerwasser wohl nicht. Doch, auch. Also die Dichte von Zucker ist geringer als die von Salz, aber, und das ist der Grund, warum man mehr Zucker ins Wasser tun muss, aber auch dann kann der Bernstein schwimmen. Siehste, da haben wir was dazu gelernt und du hast Bernstein weggeschmissen, du. Na toll. Okay, aber da gibt es ja einen Automaten, kannst ja einen kaufen und dann schenkst du nächstes Mal deine Frau Bernstein statt Rosen. Ja, da gibt es eine ganz eigene Geschichte zu. Okay, das ist eure Geschichte. Eine weitere Geschichte gibt's von Sascha Erler. Der hat uns nämlich über Twitter einen Tweet weitergeleitet von der Lausitzer Rundschau. Und dort wird darüber berichtet, dass es jetzt tatsächlich Elvis-Ampeln im hessischen Bad Nauheim gibt. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das eventuell eingeführt werden soll. Und es scheint sie jetzt tatsächlich zu geben, denn sie wurden bereits eingeweiht. Im benachbarten Friedberg gibt es schon Elvis-Ampeln, aber in Bad Nauheim bekommt Elvis noch eine Gitarre dazu. Schau mal eine an. Sehr schön. Wenn das gleich, der Elvis wüsste. Bitte? Wenn das der Elvis wüsste. Tja, gleich drei Leute haben uns darauf hingewiesen, dass Otto persönlich seine Otto-Ampel in Emden eingeweiht hat. Nämlich der Phaserman, der Andreas und auch wieder Sascha. Die haben uns Links geschickt bei Twitter dazu, wie Otto, also man sieht ihn da auf dem Foto vor dieser Ampel, wo er da in seiner typischen Hoppelhaltung zu sehen ist. Toll. Sehr schön. Und ich habe heute bei Twitter noch gesehen, dass es in Saarbrücken jetzt Salodri-Ampelmännchen gibt. Salodri? Das ist irgendwie so eine Comedy-Figur oder Comic-Figur. Zeichentrickfiguren vom Saarländischen Rundfunk im Vorabendprogramm der ARD als Werbetrenner bis 2008. Also so eine Art die saarländischen Heinzelmännchen, wenn du so willst. Habe ich noch nie gesehen. Ich schaue sie mir gerade an. Ich habe die noch nie gesehen. Tja, werde auch den Wikipedia-Link dazu in die Shownotes tun. Sehr schön. Da gibt es dann auch noch ein paar eindeutigere Bilder. Also die Ampel, da erkennt man es ja nicht so richtig gut drauf. Ja, und dann haben wir über Twitter noch einen kleinen Kommentar bekommen und da sagen wir doch einfach mal bitte, denn der Phaserman hat geschrieben, danke an das Nord-Süd-Gefälle mit Dotti in Jörn, die mir auf der Bahnfahrt nach und von Berlin mit ihrem Podcast Entspannung, Kurzweil und Schmunzeln verschaffen. Absolut hörenswert. Danke. Vielen Dank und herzlich willkommen zu unseren, bei Twitter folgt er uns schon länger. Ja, da folgt er uns schon länger, ja. Aber dein Dankeschön für Qualitätstweets, Lesereien kannst du jetzt loswerden, denn wir haben ein paar neue Follower. Und zwar wären da der Elmar. Hi Elmar, persönlicher Gruß einfach mal ins Allgäu. Dann die Hedwig, aka Hexe 1313 und die Pottzecke. Viel haben wir ja wieder nicht gemacht, gell? Wie immer halt. Nee. Ich habe von meiner Wattwanderung getwittert, fällt mir gerade auf. Okay. Ja, ich war Wattwandern dienstlich. Habe einen Film über einen Wattführer gemacht. Das war toll. Das stimmt, ja, richtig. Da warst du unterwegs, richtig. Ja. Auf einen Quadratmeter Schlick, wie viel tausend Tierchen? Also allein von der einen Schlickwurmart können es bis zu 120.000 sein. Und das ist dann aber nur diese eine Spezies. Okay. Also da sind ja dann eben zusätzlich auch noch die Wattwürmer und die Herzmuscheln und die Strandkrabben, die sich da einbuddeln und noch ganz viele andere kleine Nordseegarnelen zum Beispiel und. Und diese Schlickwürmer, das sind halt die verflucht coole Viecher, relativ klein, haben aber zwei sehr starke Fühler am Kopf und wenn sie die auseinanderbiegen, dann bildet sich dazwischen so eine Wasserblase. Mhm. Und wenn die platzt, dann gibt es so ein und das ist natürlich super leise, weil die sehr, sehr klein sind. 2 Zentimeter. Ein was machen wir nochmal? Ein. Ah. 1, 2 oder 3. Du musst entscheiden. Genau. Ja, Moment, das war ja dieses. Ist ja wieder anders. Was hast du jetzt gemacht gerade eben? Nur mit den Lippen. Ah, okay. So, also, Michael Tanze war so. Das klingt ein bisschen tiefer. Und mit den Lippen ist egal. So, und dieses Geräusch jedenfalls, wenn das eben so viele, viele, viele tausend von diesen Viechern machen, dann gibt es, dann ertönt, dann hört man so ein richtiges Knistern, das Wattknistern. Das ist wirklich fantastisch. Ach was, okay. Ja, es ist leider, also dann doch wieder zu leise, um es mit dem Mikrofon aufzunehmen, aber also ich würde das gerne mal zeigen, akustisch, aber bisher ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe das aber auch erst einmal erlebt, dass man das gehört hat. Ja, vor allem, du kannst das wahrscheinlich nicht auseinander differenzieren, diesen Wind oder diese Ungeräusche, die überhaupt um dich herum sind und eben dieses kleine Knistern, was da so im Hintergrund ist. Ich könnte mir das schon schwierig vorstellen. Im Ohr hat sich es eben schon sehr deutlich zum gegen den Wind abgesetzt. Das konnte man schon hören. Also der Wind ist natürlich viel, viel lauter. Aber auf dem Mikrofon auch, also wir haben ja auch einen Ton mitlaufen lassen natürlich beim Drehen. Da hat man es halt so gut wie nicht gehört. Wir haben eine Stelle, wo man es so ein bisschen raushören kann, wenn man sich ganz hart konzentriert und auch weiß, worauf man achten muss. Mhm. Aber das ist im Watt selber ist es natürlich viel präsenter und das müsste mal jemand hingehen bei Windstille und das da nochmal versuchen. Mhm. Okay, vielleicht schaffst du es ja nochmal. Ja. Ja gut, ich habe eine Ausrede diesmal. Ich war ja im Norden im Urlaub, was soll ich da von Süden für Bilder posten? Das hat ja gar keinen Sinn. Ja, genau, aber trotzdem, also ein Tweet nur und ein Retweet. Ja, ich weiß. Ist schon ein bisschen eine dünne Bilanz. Ja, ich gehe gleich raus und fotografiere meine Blumenwiese. Ich habe nämlich eine Bienenblumenwiese bei mir im Garten gepflanzt. Oh, wie schön. Weil man kann das ja nicht nur die Bauern machen lassen, sondern man muss ja auch selber was tun. Und da habe ich eben dieses Jahr mal ausprobiert, so eine bienenfreundliche Mischung gekauft und habe die da gestreut und in den 2,5 Wochen Urlaub, wo wir weg waren und zurückkamen, da hat sich dann tatsächlich einiges getan. Es ist eine wunderschöne Wiese geworden. Allerdings Bienen sind da noch nicht, aber die müssen ja erstmal wissen, dass da was ist, damit sie kommen können. Ja, genau. Und welches Muster hast du reingemäht? Na, bis Biene Meier und Willi bin ich noch nicht gekommen, das habe ich noch nicht hingekriegt. Ja, dann wird es jetzt aber langsam Zeit. Ja, genau. Gut, Zeit wird es auch für uns beide und deswegen würde ich sagen, wir treffen uns das nächste Mal wieder in der Mitte des Monats am 15. um 12. Tschüss. Servus.